Konsolidierung des Landeshaushalts von Rheinland-Pfalz von 1991 bis 1997. 1991 gewann die SPD mit Rudolf Scharping die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und ich wurde im Mai 1991 Staatssekretär des Mainzer Finanzministeriums. Der Landeshaushalt war damals weder in einer guten noch in einer schlechten Verfassung, aber die Verschuldung lag unter den Bundesländern eher am oberen Ende. Ich stieß in meiner 6 Jahre währenden Amtszeit umfangreiche Reformansätze an, mit dem Ziel, den Ausgabenpfad vorausschauend an die Einnahmemöglichkeiten anzupassen und möglichst viele Anreize für wirtschaftliches Verhalten zu geben. Zu diesen Reformen gehörten umfangreiche Budgetierung der Einzelpläne mit verbindlichen Ausgabeobergrenzen, aber Anreizen für wirtschaftliches Verhalten. Einrichtung eines Pensionsfonds für alle neu begründeten Beamtenverhältnisse mit kostendeckenden Beiträgen, die aus den Einzelplänen zu entrichten waren. Auslagerung der Bauverwaltung und Gebäudebewirtschaftung in einen landeseigenen Betrieb. Diese und viele andere Reformen waren Investitionen in die finanzielle Zukunft des Landes, die langfristig Früchte tragen sollten. Zielsetzung war, die im Verwaltungshandeln liegenden wirtschaftlichen Reserven zu erschließen und dafür die Neuverschuldung stufenweise auf Null herunterzuführen. Als ich den Landesdienst im März 1997 verließ, schien alles auf gutem Wege. Leider hat eine stabile Neigung der politischen Führung in Rheinland-Pfalz zur kleinen Wohltat und zum Kompromiss in den seit dem vergangenen 15 Jahren alle diese Reserven aufgezehrt. Die Kreditfinanzierungsquoten stiegen, die Staatsverschuldung verdoppelte sich. Rheinland-Pfalz ist, gemessen an seinem Verschuldungsgrad, nach meinem Weggang in der Rangliste der Bundesländer weiter abgerutscht. Konsolidierung des Landeshaushalts von Berlin von 2002 bis 2009. Im Januar 2002 wurde ich Finanzsenator von Berlin. Der Berliner Landeshaushalt war seit der Wiedervereinigung aufgrund einer unklugen Ausgabenpolitik in eine heillose Lage geraten. Sie war im Jahre 2001 durch die Fastpleite der Berliner Bankgesellschaft, die nur durch eine Kapitalzuführung des Landes von 3,5 Milliarden D-Mark abgewendet werden konnte, noch weiter verschlimmert worden. Im Jahre 2002, meinem ersten Amtsjahr, hatte der Haushalt Ausgaben von 21,1 Milliarden Euro und Einnahmen von 16,2 Milliarden Euro. Die Lücke von 24% im Berliner Haushalt des Jahres 2002 war größer als die Lücke im Staatshaushalt des Landes Griechenland im Jahre 2010. Die betrug nämlich nur 21%. Es würde diesen Abschnitt sprengen, die Maßnahmen zur Sanierung des Berliner Landeshaushalts hier im Detail zu schildern. Es gelang durch Sanierung der umfangreichen Berliner Landesbeteiligungen, starken Personalabbau, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, Streichung des Weihnachtsgelds für Beamte, Ausstieg aus der besonders teuren Berliner Wohnungsbauförderung, Reform des Liegenschaftsmanagements, eine Fülle weiterer inhaltlicher Reformmaßnahmen, die Landesausgaben zunächst abzusenken und dann nominal einzufrieren. Real lagen sie bei meinem Ausscheiden um rund 18% unter dem Niveau des Jahres 2001, dem letzten Jahr vor meiner Amtszeit. Da sich die Einnahmen nach einer Durststrecke von 5 Jahren ab 2006 wieder deutlich erholten, konnte ich die letzten beiden vollen Jahre meiner Amtszeit, 2007 und 2008, sogar mit einem Haushaltsüberschuss abschließen. Es war übrigens der erste Haushaltsüberschuss von Berlin in der gesamten Landesgeschichte seit 1948. In einigen Jahren wird man sehen, was meine Nachfolger aus dieser Situation gemacht haben. Meine Erfahrungen kann ich wie folgt zusammenfassen. Erfolgreiche Haushaltssanierung kostet Zeit. Sie braucht Kampfgeist und Ausdauer und sie verbraucht eine erhebliche seelische Energie. Ohne rückhaltlosen persönlichen Einsatz und das Interesse für jedes strategisch wichtige Detail stellt sich ein Erfolg nicht ein. Das Problem? Die meisten Stellenverwalter, das schließt die durchschnittlichen Finanzminister ein, sind keine Kämpfer und nur selten Gestalter. Sie wollen in Ämtern glänzen, als wichtig und erfolgreich wahrgenommen werden. Aber sie scheuen das Risiko, denn es könnte den Amtsverlust mit sich bringen. Sanierung gelingt umso besser, je eher der jeweilige Regierungschef auch in der Sache der Verbündete des Finanzministers ist. Sanierungserfolge hängen leider an handelnden Personen. Sie sind sofort gefährdet, wenn diese wechseln. Um Erfolge nachhaltig zu gestalten, bedarf es einer tief verwurzelten Stabilitätskultur. Das Wichtigste aber ist, Sanierung und Konsolidierung sind meist nur dann mehrheitsfähig, wenn sie aus Sicht der Mehrheitsbeschaffer wirklich alternativlos sind. Jedes externe Hilfeversprechen, sei es noch so indirekt und an Bedingungen geknüpft, schwächt den Sanierungswillen und stärkt jene, die Veränderungen verhindern und Besitzstände wahren wollen. Meine Theorie ist, dass die Verschuldungsprobleme der Südländer auch darin begründet liegen, dass die intrinsische Neigung dieser Gesellschaften zum soliden Wirtschaften, ja generell die Neigung zur Unterordnung unter allgemeine Prinzipien, geringer ausgeprägt ist als in Gesellschaften der Nordländer. Die von mir zu Beginn des Kapitels beschriebene anthropologische Konstante des Finanzwesens, nämlich die Orientierung am eigenen Vorteil, wirkt dort besonders stark.